unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester Johanna Haberer sitzt da, Theologin, allen Hörerinnen und Hörern wohl bekannt. Mein Name ist Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Und wir unterhalten uns heute über Wunder. Aber bevor wir in das Elend des Nahen Ostens eintreten, in dem diese Wunderheilungen alle geschehen sein sollen, wir sind ja immer mal wieder darauf zu sprechen gekommen, dass das damals eine entsetzliche Zeit gewesen sein muss, in der es eben keine ärztliche Versorgung gab und keine Sozialversicherung und gar nichts, sondern die Leute lebten von der Hand in den Mund und wenn es nicht mehr ging, dann starben sie eben. Und deswegen möchte ich diese Sendung beginnen mit einem Gedicht von Heinrich Heine, das heißt Jammertal. Ich finde, unsere Heilungen, um die es heute gehen wird, Wunderheilungen, kann man mal anders eröffnen, nämlich so. Ja, wir reden ja die ganze Zeit, schon jetzt, ich glaube, die dritte Folge, reden wir über Wunder. Und das ist so die Überbegriff über diese ganz unterschiedlichen Arten von Tätigkeiten, die der Jesus da macht. Einmal hat er eben das Zeichen gemacht mit Wasser und Wein. Und dann hat er den Dämonen angesprochen und in die Flucht hinausfahren lassen. Heute reden wir von Krankheiten, heute reden wir von richtigen. Von Wunderheilungen und Auferweckungen. Ja, genau. Und du redest jetzt erstmal mit Heinrich Heine vom Jammertal. Genau, sprich das Jammertal. Zu uns. Der Nachtwind durch die Luken pfeift und auf dem Dachstublager zwei arme Seelen gebettet sind. Sie schauen so blass und mager. Die eine arme Seele spricht: Umschling mich mit deinen Armen. An meinen Mund drück fest deinen Mund, ich will an dir erwarmen. Die andere arme Seele spricht: Wenn ich dein Auge sehe, verschwindet mein Elend, der Hunger, der Frost und all mein Erdenwehe. Sie küssten sich viel, sie weinten noch mehr, sie drückten sich seufzend die Hände, sie lachten manchmal und sangen sogar, und sie verstummten am Ende. Am Morgen kam der Kommissär, und mit ihm kam ein braver Chirurgus, welcher konstatiert den Tod der beiden Kadaver. Die strenge Witterung, erklärte er, mit Magenleere vereinigt, hat beide Ableben verursacht, sie hat zumindestens solches beschleunigt. Wenn Fröste einsetzen, setzt er hinzu, sei höchst notwendig Verwahrung durch wollene Decken, und er empfahl gleichfalls gesunde Nahrung. Also nicht zu lachen eigentlich. Also die sind an Armut und Hunger gestorben. Armut und Hunger und Krankheit. Und darum geht es ja heute bei uns auch. Ich muss leider eine Assoziation noch erzählen, die jetzt nicht in die Krankheit führt, sondern ins Verbrechen führt. Aber wie du erzählst, wie die sich umarmen und sich festhalten gegenseitig. Ich habe nach dem 7. Oktober am Gazastreifen in Israel habe ich dann einen Text bekommen von einem, der diese Leichen annehmen und auspacken musste. Die Opfer der Hamas. Des Hamas-Massakers. Ja. In den kleinen jüdischen Gemeinden und in dem Musikfestival und was da alles am 7. Oktober passiert ist mit den Mördern, die da durch den Zaun gekommen sind. Und da beschreibt er, wie er ein Ehepaar, das sich umarmt und nicht auseinanderzubringen ist, im Tod auch nicht, beschreibt er, wie das eingeliefert ist, weil da die Tüten haben nicht gereicht, weil das waren zwei, die waren nicht mehr voneinander zu trennen. Die waren durch die Totenstarre so miteinander verbunden. Vermutlich, wahrscheinlich. Ja. Also das musste ich jetzt erzählen, weil du das jetzt gerade… Ja, wir sind ja jetzt nicht so weit weg davon, denn es geht ja heute auch um eine Auferweckung, die stattgefunden haben soll und was das zu bedeuten hat. Aber jetzt hören wir uns erstmal die erste Heilung an. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: »Ich will's tun, sei rein.« Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm: »Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis.« Kurz entschlossen und sehr lakonisch erzählte Geschichte. Ja. Soziokulturell erzählt sie von Leuten, die ausgestoßen sind aus der Gemeinschaft. Ja. Erzählt sie von Leuten, weil sie Lepra haben. Ja. Schreckliche Erkrankung, ja, die damals sehr verbreitet war. Es ist eine Art Epidemie wahrscheinlich. Ja. Und das sind Bakterien, also wird durch Bakterien hervorgerufen. Eine epidemische Krankheit. Zerfrisst einem das Gesicht, die, ja, Hände. Ja. Es werden verstümmelt, man verliert die Finger und man stirbt dann irgendwann. Ja, aber man kann damit so 2-3 Jahre leben, offensichtlich. Ja. Und die waren ja ausgestoßen und die lebten dann in Höhlen außerhalb. Also in so Leprakolonien. Ja, und du musst wissen, dass diese judäischen Berge, die sind ja voll von Höhlen. Mhm. Und da lebten die drin. Da wohnen auch normalerweise auch so Hirten mit ihren Schafen oder so. Also die lebten da drin. Und jetzt ist auffällig an dieser Geschichte, er tritt ein, er kommt und tritt vor ihn, wagt sich also jetzt erstmal in die Nähe. Es ist hier bei Matthäus erzählt direkt im Anschluss an die Bergpredigt. Ja. Drum heißt es, als er vom Berge herabkam. Ja. Er hat gerade die Bergpredigt gehalten. Ja. Und stellst dir vor, jetzt sind da ganz viele Leute. Ja. Die stieben ja weg wahrscheinlich, oder? Ja. Lass uns mal uns vorstellen, der hat die Bergpredigt gehört, ja. Und der geht jetzt auf ihn zu. Mhm. Und auch ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Und sagt, du kannst es. Mhm. Das ist ja dann eine Reaktion auch auf die Bergpredigt. Ich weiß nicht, glaubst du, dass dann Aussätziger im Publikum saß? Also ja, das glaube ich nicht, aber die gehen ja los und er kommt auf ihn zu und er traut sich auf jeden Fall diesen Weg zu machen. Ja, er darf ja auch eigentlich nicht raus aus seiner Kolonie. Genau. Er verstößt ja auch gegen die Gesetze. Genau, das macht er jetzt gerade. Mhm. Das ist natürlich die Erzähldramaturgie, aber der hat es gehört, verstößt gegen alle Gesetze und geht zu dem Jesus hin und sagt, du kannst es. Und Jesus verstößt auch gegen die Gesetze und fasst ihn an. Ja, das darf man ja nicht. Ja. Nicht? Ja. Die sind ja hoch ansteckend. Es gibt auch eine theologische Bezeichnung, die nennt man Normwunder. Das sind die Wunder, die nur entstehen, weil alle Gesetze gebrochen werden. Ja. Das hier gehört dazu. Das hier gehört dazu. Also es werden alle Gesetze gebrochen. Ansonsten könnte das Wunder gar nicht passieren. Mhm. Ja. Und dann passiert diese Heilung und dann schickt er ihn zu den Priestern. Also es ist diese Heilungs... Du musst aber jetzt noch sagen, dass man zu den Priestern musste, weil man dort gesund geschrieben wurde. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Mischung, die ist ja in der Antike überall so, dass es so eine Mischung aus religiöser und medizinischer Kompetenz gibt. Mhm. Die gibt es überall. Im alten Judentum hatten die jetzt die Priester, weil die Ärzte waren so eine noch nicht ganz so richtig angesehene Berufsgruppe. Auf der einen Seite wird der Jesus auch als Arzt bezeichnet und auf der anderen Seite heißt es immer, da war einer bei vielen Ärzten und dann kommt Jesus und der heilt ihn. Also das sind ja alles Gedankenmuster, die wir auch haben, oft in der esoterischen Szene, dass die Leute sagen, es hat mich jetzt die Heilerin so und so hat mich geheilt, alle anderen empirischen Ärzte konnten das nicht tun. Mhm. Lass uns aber nochmal ganz ordentlich sagen, diese Heilungswunder werden nach einem bestimmten Muster erzählt. Es wird erst einmal geschildert, Art oder und Dauer des Leidens. Mhm. Es wird die Erfolglosigkeit anderer Bemühungen dazu gefügt oft. Dann kommt der Mensch, der Jesus geht seinerseits nie auf einen zu, sondern der kommt auf ihn zu und wird nachgefragt und wird gebeten. Dann gibt es den heilenden Eingriff auf unterschiedlichste Weise. Oft fasst der Jesus auch jemanden an. Manchmal spuckt er auch jemanden an, oder? Ja, oder so mit Spucke in die Ohren oder so. Er spuckt auf die Hände und auf die Augen, glaube ich, oder? Und genau, mit der Spucke was machen. Und dann wird der Heilerfolg konstatiert und es sind immer Zeugen dabei. Oder es wird gebeten, dass man niemandem was sagt. Aber das ist ja komisch, ne? In der Regel. Warum dann das Wunder, wenn man hinterher nichts sagen soll? Also der Witz ist doch an den Wundern, dass es alle erfahren. Vor allem das Geheimnisvolle, das ist ja vor allem bei Markus, wo es immer heißt, du darfst es nicht sagen. Wir haben in der vorletzten Folge davon gesprochen, dass manche Leute etwas erkennen und andere nicht. Mhm. Mit diesem Gedanken wird gespielt. Der Messias hat ein Geheimnis, der wird erst offenbar am Kreuz oder in der Auferweckung wird er offenbar. Mhm. So ist der theologische Gedanke. Und vorher läuft er sozusagen ganz umstritten, wie jeder andere Mensch auch. Er wird zwiespältig verhandelt, er wird ambivalent gesehen. Mhm. Und deswegen braucht man auch für diese Wunder, braucht man dann immer Zeugen. Und oft gibt es dann einen Chorschluss, dass alle wunderten sich oder alle. Ja. Und alle stehen dann drumherum und alle singen, er ist doch Gottes Sohn gewesen. Stehen drin. Genau. Und das ist aber eine übliche Art der Erzählung, wie sie in der damaligen Zeit auch üblich war. Es gab ja auch, wie bei uns auch, gibt es ja Heiler, die berühmt sind und die mit ihren jeweiligen religiösen oder spirituellen oder ihren Säften, Tränken heilen und das jenseits unserer ärztlichen, institutionellen Kunst machen. In der griechischen Welt, an den Asklepios-Heiligtümern, war da die ärztliche Kunst angesiedelt und in der jüdischen Welt musste man zum Priester gehen. Aber da auch sieht man wieder diese Mischung von beiden Kompetenzen. Ich habe auch was mitgebracht und zwar gibt es doch einen ganz berühmten Heilungsort. Du wirst es natürlich sofort wissen und jeder, der es jetzt hört, auch. Lourdes. Und in Lourdes gibt es folgende Geschichte, die ist erschienen in der Welt im Dezember 23. Delizia Ciroli ist 12 Jahre alt und wiegt nur noch 22 Kilo, als ihre Mutter nach sizilianischem Brauch das Totenkleidchen für sie vorbereitet. Knochenkrebs am rechten Bein haben Ärzte der Universität Catania bei ihr festgestellt und eine Amputation vorgeschlagen, um ihr Leben zu verlängern. Doch die Familie des Mädchens lehnt die Behandlung ab. In seinem Heimatstädtchen Paternò an den Hängen des Ätna beginnen die Menschen Geld für eine Wallfahrt zu sammeln. Im Sommer 1976 reist Delizia mit ihrer Mutter ins französische Lourdes, badet dort im Wasser der mythischen Quelle. Die Krankheit aber zehrt weiter an ihrem Körper. Delizia wird so schwach und mager, dass sie das Bett nicht mehr verlassen kann. Die ganze Nachbarschaft betet für sie. Um Weihnachten dann steht Delizia plötzlich auf und geht vor der verblüfften Familie einige Meter zu Fuß. Das Mädchen blüht auf, ohne Therapie. Im folgenden Frühjahr ist der Krebs auf den Röntgenbildern verschwunden. Minutiös hat das medizinische Büro in Lourdes den Fall geprüft. Später ein internationales Ärztekomitee. Spezialisten studierten Berichte, Gewebeproben, Röntgenbilder und kamen zum Schluss. Delizias Genesung widerspreche jeder Vorhersage und sei derzeit unerklärlich. 1989 erhob der Erzbischof von Catania die Heilung zum Wunder. Unter den 70 Heilungswundern in Lourdes seit Beginn der Wallfahrten im Jahr 1858 finden sich etwa Heilungen von schwerer Tuberkulose, rheumatischem Herzleiden, multipler Sklerose. Zuletzt wurde 2018 die Genesung der französischen Ordensschwester Bernadette Moriot als Wunder eingestuft. Sie hatte durch Kompressionen ihrer untersten Rückenmarksnerven ein Cauda-Equina-Syndrom jahrzehntelang an Schmerzen und Lähmungen gelitten und war auf Gehhilfen und einen Rollstuhl angewiesen. Eines Tages nach einer Reise nach Lourdes, so erzählte Moriot es später, konnte sie alle Hilfsmittel beiseite lassen und schmerzfrei gehen und stehen. Ein Physiker hat ein Buch geschrieben über die Bedeutung des Zufalls im Leben und da hat er sich auch mit diesen ganzen Millionen Menschen auseinandergesetzt, die nach Lourdes fahren. Und da schreibt er: Jedes Jahr machen sich Millionen Menschen auf den Weg nach Lourdes, dem wohl berühmtesten Wallfahrtsort der Welt. Dagegen ist nichts zu sagen. Der Grund für diese spezielle Art von Massentourismus ist allerdings der Glaube, dass die Gottesmutter Maria dort seit dem 19. Jahrhundert immer wieder allerlei Wunder vollbringt. Mit ganz verschiedenen Krankheiten, von Gedächtnisschwäche bis zum Krebs, kommen die Pilger in die Grotte von Lourdes, um sich dort bei der Quelle mit wundertätigem Zauberwasser heilen zu lassen. Da war ich auch mal in Lourdes, das ist fürchterlich da. Da habe ich eine Maria bekommen, da konntest du den Kopf oben abschrauben, da war das eine Wasserflasche. Also aus Plastik. Ein Riesengeschäft. Ein Riesengeschäft. Mhm. Und genau an diesem Punkt wird ein Mythos zur Tatsachenbehauptung, ein subjektives Gefühl zur wissenschaftlich widerlegbaren Aussage und eine Märchenerzählung zur knallharten Geschäftemacherei. Die Erfolgsquote der wunderheilenden Mutter Gottes lässt sich statistisch untersuchen. Man weiß, dass sich bestimmte Krankheiten ganz einfach von selbst zurückentwickeln können. Bei Krebs spricht man in diesem Fall von spontaner Remission. Manche Patienten scheinen ganz zufällig und ohne erkennbare Ursache das Glück zu haben, dass sich ihr Tumor zurückentwickelt oder ganz verschwindet. Wie häufig das passiert, ist umstritten. Die Fachliteratur geht von einer spontanen Remission unter 100.000 Fällen aus. Also 1 unter 100.000. Manche Studie hält die Rate der Zufallsheilungen für deutlich höher. Wenn Jahr für Jahr mehrere Millionen Menschen nach Lourdes fahren und man annimmt, dass mindestens 5% von ihnen die Pilgerreise eines Krebsleidens wegen auf sich nehmen, dann kann man eigentlich damit rechnen, mindestens alle 1 bis 2 Jahre unter den Lourdes-Pilgern eine spontane Krebsheilung beobachten zu können. Diese Zahl kann man mit der Liste der offiziell von der Kirche anerkannten Wunder von Lourdes vergleichen. Wenn man bedenkt, wie viele Leute nach Lourdes pilgern, ist diese Liste allerdings erstaunlich kurz. Außerdem stammen viele der offiziell bestätigten Wunder aus der Frühzeit des Wallfahrtsortes, als die medizinische Diagnostik noch nicht besonders entwickelt war und man wohl so manche Lungenkrankheit etwas voreilig für eine lebensbedrohliche Tuberkulose hielt. Dementsprechend ging die Wunderkraft der Quelle mit der Zeit mehr und mehr zurück. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt man nicht mal mehr auf eine Wunderheilung in 2 Jahren. Die Anzahl der Krebsheilungen von Lourdes ist noch geringer. Der Astronom und Physiker Carl Sagan kam zu ähnlichen Zahlen und machte sich darüber lustig, dass die Rate von spontanen Remissionen unter den Pilgern von Lourdes geringer ist als unter dem Rest der Bevölkerung. Also du hast in Lourdes weniger Heilungen als außerhalb dieses heiligen Ortes. Es gibt dort weniger Wunderheilungen, fährt er fort, als man schon allein durch reinen Zufall erwarten würde. Aus statistischen Gründen sollte man auf eine Pilgerreise nach Lourdes daher besser verzichten, wenn man vom Krebs geheilt werden möchte. Na, da bleiben aber sehr viele Fragen offen, ehrlich gesagt, bei diesem Text. Jetzt, erstens, ja, das ist natürlich eine Zusammenfassung eines Buches. Ja, das ist schon klar, aber du musst dir jetzt mal vorstellen, erstens, es gibt ja bei diesen Wunderheilungen, wie wir jetzt gesehen haben, so ähnlich wie der unser Aussätziger zum Priester gehen muss, wenn man das als Wunderheilung anzeigen will, dann musst du ja einen institutionellen Weg gehen und dann muss der Vatikan am Ende sagen, ich erkenne das an, das dauert ja manchmal 50 Jahre. Das wird ja alles untersucht auch dann mit diesen Mitteln. Ja. Also das heißt, du musst aber als erstes mal das überhaupt dieses Verfahren angehen. Mhm. Das machen wahrscheinlich auch viele Leute nicht, die sagen, Hauptsache es mir Meinst geht mir wirklich, besser. Ich gehe nach Und laufe hinterher ohne Krücken rum. Da renne ich doch rum und erzähle das rum. Ja, erzähle es den anderen. Ja. Oder, aber dann sagt dir jemand, okay, jetzt geh mal zu dieser Institution und dann zu dieser bitte und dann lässt du dich von den Ärzten untersuchen und dann dieses und jenes. Ja. Also das, du meinst, das scheuen viele Leute. Das glaube ich. Also ich glaube, diese Durchdiagnostizierung. Ich glaube auf jeden Fall, dass es im Normbereich liegt, wenn man so will. Ja. Ja. Dann glaube ich auch, diese Vorstellung ist, oder dieses Lustigmachen drüber, es geht zurück, hat, und dann sind wir jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt, möglicherweise auch an dem zurückgehenden Glauben zu tun. Ja. Also ich glaube schon, dass Glaube mit dem Immunsystem was macht. Mhm. Das ist übrigens auch nachgewiesen, dass Leute, die was glauben, gesünder sind. Mhm. Das kannst du überall in allen möglichen amerikanischen Zeitschriften nachlesen. Deswegen stecken sich Mütter bei ihren Kindern nicht an. Weil sie von einer Glocke von Liebe umgeben sind, die stecken sich nicht an. Dass unser Immunsystem mehr mit unserem seelischen Wohlbefinden zu tun hat, als jetzt ein Schulmediziner messen kann. Das glaube ich schon. Das gebe ich auch zu. Wenn du dieses zusammennimmst, dann ist natürlich der Weg, allein nach Lourdes zu gehen, sozusagen eine Glaubensübung, wo man dann hofft, dass es einem vielleicht wenigstens besser geht. Mhm. Du hörst auch nicht von denen, denen es ein bisschen besser geht. Auch das hörst du nicht. Also insofern will ich jetzt die Statistik. Du hörst aber auch nicht von denen, die hinterher tot umfallen. Hörst du auch nicht. Ja, das hat aber dein Kollege jetzt da sehr schön aufgeschrieben, wer alles tot umfällt. Also insofern, das ist nachgewiesen. Ja. Ich wollte nur die Grauzone bei den anderen ein bisschen öffnen. Ja, ich weiß, dafür bist du ja da. Und dafür bist ja auch, bist ja dein Part, dass du immer noch dafür ein paar Fakten verschwiemelst. Aber diese, dass du mit dümmlichen Fakten daherkommst, so rum ist es. Aber diese Orte gab es natürlich immer. Das waren diese, zum Beispiel Asklepios Heiligtümer. Also wenn du nach Epidaurus fährst, nach Griechenland, gibt es ja dieses große Theater, wo wir auch schon zusammen waren. Da gibt es Fotos, wo wir da... Allerdings sehr lange her. Ja, und ganz hässliche Fotos. Da wurde ich gerade konfirmiert. Ja. Da sahen wir beide nicht besonders hübsch aus. Nein, wir sahen nicht besonders toll aus. Mhm. Daneben, das haben wir damals gar nicht gesehen, gab es so eine Art Krankenhaus-Heilstation. Und da wurden die Leute dann eingeladen, um zu kommen, um da eine Schlafkur zu machen. Und dann kannst du dort auch finden, so lauter so Marterl, also so Stiftertafeln. Mhm. Hier bin ich gesund geworden. Mhm, Votivtafeln. Votivtafeln. Also so wie später für die heilige Jungfrau. Ja, die sind am Anfang in Holz, später in Stein auch gemeißelt. Und an wen? An den Gott Asklepios. Ja. Wusstest du, dass der Gott Asklepios von Zeus selbst mit dem Blitz ermordet wurde, weil der neidisch war auf die Heilkraft des Asklepios? Das wussten wir auch nicht. Ja. Das wusste und ich auch nicht. Dann wollte ich noch sagen, also dieses Ganze, das kommt ja doch stark aus Griechenland. Da ist ja dann eigentlich der erste richtige Arzt, der empirisch arbeitet, ist der Hippokrates. Mhm. Der versucht ja wirklich aufzuschreiben, Krankengeschichten und Diagnostik. Mhm. Dieses ganze Gemisch, das ist da in unser Galiläa oder in unser Judäa hinübergeschwappt und gerauscht. Jetzt fahren wir mal fort hier, denn jetzt wird der Nächste geheilt. Diese Heilung trifft einen Heiden. Er heilt den Diener eines heidnischen Offiziers. Das müsste doch dann ein Römer sein, Das oder? Ist ein Römer, ja. Gut. Also das ist auf jeden Fall einer, der nicht jüdischen Glaubens ist. Ja. Und Offizier, wer sollte das denn dann anders sein als ein Römer? Und mit denen hat man nichts zu tun eigentlich. Also das ist mal die Ausgangsposition. Als er nach Kapharnaum oder Kapernaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann: Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Ist ja wie im Rosenkranz, aber sprich nur ein Wort, ja, das ist dann wird meine Seele gesund. Das ist vor der Eucharistie. Herr, ich bin es nicht wert, dass du eintrittst in mein Haus. Mhm. Eintrittst, wie heißt das in der katholischen Liturgie? Da heißt aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Ja. Aber das ist dieses Zitat. Ja. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund, heißt es hier. Auch ich muss Befehlen gehorchen und ich habe selber Soldaten unter mir. Sag ich nun einem, geh, so geht er. Und zu einem anderen, komm, dann kommt er. Und zu meinem Diener, tu das, so tut das. Jesus war erstaunt, als er das hörte und sagte zu denen, die ihm nachfolgten: Amen, das sage ich euch. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Und zum Hauptmann sagte Jesus: Geh, es soll geschehen, wie du es geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Also da siehst du jetzt die politische Tendenz, die in der Geschichte steht. Da geht es ja jetzt auch natürlich auch um Jesu Wirkmacht. Fernheilung. Aber wenn du die Verpackung anguckst, geht es darum, wer sind eigentlich die wirklichen Gläubigen? Und da sind wir an der Stelle, wo wir uns zwischen den Testamenten unterhalten haben. Müssen die zukünftigen Christen vorher Juden werden oder nicht? Und dieses Heidenchristentum, das ist hier schon vorausgesetzt. Ja. Das heißt, es sind eigentlich die Besseren. Es geht wieder um, wer folgt dem Gesetz und wer erfüllt das Gesetz. Genau. Ja, darum geht es wieder, nicht? Also der erfüllt jetzt gerade sozusagen den Glauben und ist doch ein Heide. Traut mir mehr zu als jeder der Leute, die jetzt um mich herum stehen. Ja. Und dann wird es ja mit einer römischen Hierarchie verglichen, die Hierarchie, die Gott und Jesus zueinander haben. Und er, der Hauptmann und Jesus, der kommt an und sagt zu dem Jesus: Herr, und setzt ihn schon, obwohl er der Offizier ist und Jesus irgendwie ein Wunderprediger. Ja, er ist ja der Besatzer auch. Er ist der Besatzer, er ist der Offizier und sagt dann: Herr. Und der Jesus nimmt es auch ohne weiteres an. Und dann sagt er: Du hast doch die Macht, so wie ich die Macht hat, irgendjemanden hin und her zu schicken. So kannst du doch auf die Ferne, musst du doch nicht selber kommen, so kannst du doch auf die Ferne diesen Diener heilen. Aber das Zentrum der Geschichte ist einfach zu sagen, den größeren Glauben haben die anderen, haben nicht die Leute, zu denen Jesus gekommen ist, sondern die Leute, zu denen Paulus gegangen ist, also die Heiden. Und sie werden kommen, das steckt da auch drin, ja, von Süden und von Norden und von Westen und von Osten. Und werden dann mit Abraham und Isaak und Jakob am, und Tisch sitzen. Am Tisch sitzen. Und die ganzen angeblichen Gläubigen, da geht es natürlich wieder gegen die etablierten jüdischen Gruppen. Ja, die ganz besonders frommen, gegen die stänkert er ja hier. Ja. Die werden dann ins Rohr schauen und in der Finsternis sitzen. Ja. Das ist schon durchgängig, dass also bis auf wenige Passagen auch im Alten Testament, die ganz besonders Frommen immer irgendwie in der Kritik stehen, beim Jesus ja insbesondere. Mhm. Leider hat sich auch diese Teilung in die weniger frommen Liberalen und die ganz besonders Frommen, hat sich leider im Christentum auch fortgesetzt. Mhm. Es gibt ja auch diese sehr evangelikalen oder Pfingstgemeinden, die sagen, bei uns ist das alles noch lebendig. Wir heilen Leute. Mhm. Und bei uns werden die Leute, wenn sie zu uns in den Gottesdienst gehen, wo Tausende dann mit den Händen hochbeten und dann tritt eine Figur auf die Bühne und sagt, ich habe das und das gehabt. Und dann fällt sie um und dann fällt sie in einen tiefen Schlaf. Und dann gestammelt. Sagt, gestammelt und so weiter. Mhm. Diese Inszenierungen der Heilung gibt es ja in Amerika heute. Doch auch. In Amerika, in Asien. Also die gibt es im Christentum auch. Und da gibt es auch diese ganz besonders Frommen, die sich dann absetzen von den anderen. Mhm. Eigentlich hat da Jesus immer die eher kritische Linie gefahren zu denen, die so wahnsinnig besonders fromm waren. Gut, dann fahren wir jetzt fort mit der nächsten Heilung. Und diese Heilung betrifft eine Frau. Ich überspringe jetzt ein paar Kapitel, weil jetzt kommen also zwischendrin ganz andere Sachen und jetzt sind wir wieder bei einer Heilung im Matthäusevangelium. Während Jesus so mit ihnen redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist eben gestorben, komm doch, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon 12 Jahre lang an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt sein. Jesus wandte sich um und als er sie sah, sagte er, hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah, sagte er, geht alle hinaus, das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als man die Leute hinausgedrängt hatte, trat er ein, fasste das Mädchen an der Hand und da stand es auf. Und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Ja, so wie deine Geschichte vorhin von dem 12-jährigen Mädchen, das rumlief. Ja, genau. Plötzlich. Ja. Ich habe aber auch noch mehrere Geschichten dabei. Ja, also für das altantike Weltbild ist dieser Unterschied von der Heilung einer zum Beispiel blutflüssigen Frau und der Auferweckung eines Toten ist nur eine Steigerung und kein Qualitätsunterschied. Ja. Wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen, es gibt die Zone des Todes und die Zone des Lebens für die jüdische Denkweise. Und da kann die Zone des Todes mitten ins Leben hineinreichen und du kannst praktisch tot sein, obwohl du noch lebst. Aber dass der biologische Tod als Grenze, wie bei uns das definiert ist, ist nicht im ersten Blick. Und deswegen sagen wir jetzt in der Theologie, dass die Auferweckungsgeschichten nur eine Steigerung dessen sind, was die Heilungsgeschichten sind. So, und dann bist du jetzt bei einer blutflüssigen Frau. Der Jesus ist auf dem Weg und geht zu diesem Synagogenvorsteher. Ja. Synagogenvorsteher ist also ein eingemachter Jude. Wir haben vorhin den Heiden gehabt. Ja, den Offizier. So, jetzt haben wir und jetzt sind wir im ganz frommen Juden. Mhm. Und auch der kommt zu ihm und traut ihm das zu. Und dann auf dem Weg kommt dann die Frau, die ihrerseits dann anfängt, den Jesus am Saum des Gewandes zu fassen. Das ist natürlich auch bei den Heilungsgeschichten jetzt was Besonderes, weil normalerweise ist es eine total unreine Person. Die blutet die ganze Zeit. Also die hat eine nicht enden wollende Periode. Ja. Die blutet, die ist sozusagen, die ist unberührbar. Ja. Und ihrerseits geht die dann dahin und berührt den Jesus. Ist auch, sagen wir mal, auch ein Normenwunder, wenn man so will. Es geht gar nicht in jüdischer Vorstellung. Ja. Und der ist gerade auf dem Weg noch zum Frömmsten der Frommen, nämlich zum Synagogenvorsteher. Ja. Ja. Und da passiert dann dieses Wunder. Auch hier werden die Normen überschritten und dadurch geschieht das Wunder. Und es ist auch noch eine Frau, die einen Mann berührt von sich aus. Ja. Also auch geht gar nicht in dieser Welt. Ja. Es stecken da lauter für die damaligen Ohren Skandale drin in der Geschichte. Ich war im letzten Oktober in Israel und da war ich auch in Magdala, wo die Maria Magdalena herstammen soll, am See Genezareth. Und da gibt es eine Kirche, da ist ein Boot drin, wie es also damals gebaut worden sein soll und so weiter. Es ist ein sehr schöner Ort, wirklich schöner Ort. Und an dieser kleinen Kirche, da gibt es unten eine sogenannte Unterkirche. Da gehst du die Treppe runter und da ist da unten eine kleine Kapelle und da ist riesengroß an der Wand ein Gemälde. Mhm. Das heißt, die Heilung der blutflüssigen Frau. Und da siehst du nur Füße, riesige Füße. Du siehst den Fuß des Synagogenvorstehers, du siehst den Fuß der Jünger, 1000 große Männerfüße. Mit diesen Sandalen und diesen langen Gewändern. Männerfüße mit Sandalen und wogenden Kaftanen. Da. Genau, und langen Schleiern und was für Tücher, die halt darunter hängen und Stäben, die sie in der Hand haben. Nur Füße und dazwischen eine kleine Hand, die nach dem Saum, nach dem weißen Saum des Kleides Jesu greift. Und da ist ein kleines Licht, wo diese kleine Hand da unten an den Zehen nach dem Gewand greift, da entsteht ein Licht. Und es ist so ein irres, tolles Gemälde. Also eine ganz andere Perspektive. Man sieht die Unmöglichkeit der Situation an diesem Bild. Ja. Und man sieht, dass die liegt praktisch oder die kriecht. Wie auch immer die kriecht. Das ist eine vollkommen gedemütigte Frau. Da haben wir auch dieses Motiv, was wir vielleicht auch beim den Aussätzigen immer wieder haben. Die ist ja auch unrein, wenn man so will. Ausgestoßen. Ja. Es geht natürlich auch um die physische Heilung. Es geht aber um die Integration von Menschen in die Gesellschaft zurück, die eigentlich in diesen Situationen ja keine Chance hatten. Niemand hat denen geholfen oder niemand hat sich ihnen genähert. Es war isolationshaft irgendwo in der Wüste. Ja, so haben die gelebt. Und die hat Jesus dann zurückgeholt in die Gesellschaft. Und darin bestand die Heilung sozusagen. Die Heilung besteht die Idee darin. Der Heilung. Ja, und ich glaube schon auch, dass diese Tätigkeit, die die Christen dann also gleich nach der Gründung der ersten Gemeinden ist ja schon das Aufnehmen von Kranken, das Pflegen von Kranken, die Krankenheilung als ein Teil des christlichen Handelns anzusehen. Das hat natürlich auch zutiefst in diesen Geschichten ihre Wurzeln und die Integration von Kranken, dass man vor denen keine Angst hat, sondern die in der Gemeinschaft behält. Das ist schon auch so eine christliche Aufgabe. Ich habe zwei Geschichten dabei, zwei Wundergeschichten, die in der Zeit gestanden haben. Wir haben mal eine Titelgeschichte gemacht über Wunder. Und die Geschichte, die ich jetzt vorlese, ist von Tillmann Prüfer recherchiert worden. Es geht um einen Mann, der 55 Jahre alt ist, ein Zahnarzt, der ein Wunder erlebt. Und das wollte ich dir mal vorlesen. Vor 5 Jahren hatte ich einen Termin bei einem Zahnarzt, schreibt der Tillmann Prüfer. Doch kurz vor der Behandlung rief mich seine Assistentin an und sagte ab, Herr Krieger könne nicht behandeln. Verdutzt fragte ich, wann Herr Krieger wieder Zeit habe. Die Frau antwortete mit brechender Stimme, das wisse sie leider nicht. Es verging ein halbes Jahr, bis sie wieder anrief und mir mit fröhlicher Stimme einen neuen Termin bei Herrn Krieger anbot. Als ich im Behandlungsstuhl saß, trat mir aber nicht der Krieger entgegen, den ich kannte, ein versierter, aber auch recht zackiger Arzt. Der Krieger, der mir jetzt begegnete, war weicher und nahm sich reichlich Zeit. Ich hatte das Gefühl, er sei ein neuer Mensch. Viel später hat er mir dann erzählt, was ihm widerfahren war. Ein Wunder. Jörn Krieger war 55, als er sich gründlich untersuchen ließ, zur Vorsorge. Beim Ultraschall fand die Ärztin einen ungewöhnlichen Schatten unter der Niere. Sie schickte ihn zu einer Röntgenpraxis. Der Radiologe betrachtete das Röntgenbild und sagte nur, das ist Krebs, das muss raus. In der Charité Berlin wurde Krieger in etliche Röhren geschoben, die Diagnose war niederschmetternd. In der Nierengegend hatte sich ein Sarkom gebildet, also ein Tumor, der nicht bloß ein Organ befällt, sondern das Bindegewebe an sich. Er infiltriert seine Umgebung und kann sehr schnell streuen. Er war etwa so groß wie ein Tennisball. Man teilte Krieger den Umfang der Operation mit. Man würde eine Niere entfernen müssen und einen großen Teil des Darms. Er würde einen künstlichen Darmausgang bekommen. Außerdem würde man einen Nerv kappen müssen. Sein Bein würde nach der Operation gelähmt sein. Dann Chemotherapie und Bestrahlung. Erst als Krieger insistierte, teilte ihm ein Arzt eine ungefähre Prognose mit. Wenn es das sei, wofür man es halte, lägen die Chancen, die nächsten 5 Jahre zu überleben, nur bei sehr wenigen Prozent. Die OP sollte 3 Wochen später stattfinden. Krieger sagte alle Termine ab, unter anderem eben auch meinen, und fuhr nach Brandenburg. Er ging spazieren und schrieb sein Testament. Er wollte nur noch seine Ruhe. Dann erinnerte er sich an einen Kollegen, mit dem er gemeinsam studiert hatte. Ein Kardiologe, der privat zusätzlich energetische Behandlung anbietet. Der Freund sagte zu, ihm zu helfen. Unter einer Bedingung, die Behandlung müsse 2 Jahre gehen. Die beiden Männer trafen sich und meditierten. Der Freund erzählte ihm seine Theorie der Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seien eins. Wenn man meditiere, könne man die Zukunft beeinflussen. Krieger schien das sehr abenteuerlich, aber er war froh, etwas zu tun zu haben und wie aufgetragen meditierte er jeden Morgen. 12 Minuten lang stellte er sich vor, ein Lichtpunkt kreise um ihn, erst langsam, dann immer schneller, bis sich eine goldene Sphäre bildet. Es kam der Tag der Operation. Das Ärzteteam hat 8 Stunden für den Eingriff angesetzt. Als Krieger aus der Narkose erwacht, spürte als erstes, dass er sein Bein noch bewegen kann. Der Bericht der Ärzte fällt knapp und nüchtern aus. Sie wirken fast etwas verstört. Den diagnostizierten Tumor haben sie nicht finden können. Nur einen undefinierbaren, gutartigen Gewebeklumpen, den man leicht entfernen konnte, aber keinen Krebs. Krieger ruft seinen Freund an. Beide weinen. Sie treffen sich weiterhin 2 Jahre lang. Dem Zahnarzt ist ein neues Leben geschenkt worden. Er hat das Gefühl, jeder Tag sei ein Geschenk. Ich habe Krieger gefragt, ob es nicht sein könne, dass sein Wunder einfach bloß auf einer Fehldiagnose beruht. Das hält er für möglich, denn für die Diagnose wurden damals vor der Operation keine Zellen aus der Geschwulst entnommen. Bei einem Sarkom kann nämlich jede Punktierung dazu führen, dass Krebszellen verstreut werden. Es könnte also alles tatsächlich ein großer Irrtum gewesen sein. Aber, sagt Krieger, wenn ich darauf beharrte, würde ich die Arbeit meines Freundes entwerten. Und diese Arbeit sei sehr real gewesen, die Zuwendung, die Mühe, die echte Freundschaft in der Not. Zum Schluss frage ich ihn, was er aus dem Ereignis nun für sein Leben mitgenommen habe. Am schönsten sei es gewesen zu erfahren, dass die 3 Wochen vor der Operation 3 gute Wochen gewesen seien, antwortet er. Es war eine friedliche Zeit. Es war okay zu sterben. Und wenn man in der Mitte seines Lebens angekommen, loslassen könne, sagt er, wie leicht muss es einem dann erst mit 80 fallen? Schon einmal gestorben zu sein, sei das größte Geschenk. Es sei wie neu geboren zu werden. Ja, so ein Wunder. Habe ich ehrlich gesagt persönlich auch erlebt. Ich auch. Ich habe ja einen Mann getroffen, den ich habe ich mit 10 Jahren, habe ich den schon sehr verehrt. Der war damals 9 Jahre älter als ich. Und den habe ich nach einem halben Jahrhundert oder nach 60 Jahren, ne, nach 50 Jahren wieder getroffen. Und der war schwer krebskrank und war eigentlich am Tod. Und war schon in Todesnähe. Und dann haben wir uns wieder getroffen und haben dann beschlossen, die Zeit, die er noch hat, zusammen zu verleben. Und das hat dann noch ein ganzes Jahr gedauert. In diesem Jahr war er ein unglaublich heiterer und lebensfroher Zeitgenosse. Ja, das lag aber auch an dir. Das lag eben an dem, was du jetzt von diesem Freundespaar erzählst, dass man sich auch gegenseitig Energie schenken kann. Dass dann der Weg hinaus zum Leben, aus dem Leben heraus, sich vollständig nicht bitter ist, sondern der sagt, okay, es hat sich was erfüllt oder es hat sich was geändert. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt und genieße jeden Tag. Und ich glaube, da steckt auch was, dieses Wissen in diesen Heilungswundern drin. Ich habe noch eine Geschichte. Das ist aber jetzt eine Auferstehungsgeschichte. Und das verlorene Mädchen heißt das. Und das ist von Martin Nejetschleba geschrieben worden, einem ganz lieben Kollegen aus Leipzig. Die ist auch in dieser gleichen Ausgabe erschienen. Ja, ist auch in dieser gleichen. Wir haben ja eine Sammlung gemacht. Reporter sind ausgeschwärmt und haben Wundergeschichten gesucht. Und ich habe jetzt davon zwei ausgesucht, die dazu passen, zu unserer Bibelgeschichte. Und die ist noch toller. Die Geschichte. Ganz berühmt, stand auch in allen Zeitungen. Aber niemand hat eben die Geschichte wirklich geschrieben. Nur die Meldung kam eben in allen Zeitungen. An einem Donnerstag Anfang Dezember fährt der tschechische Förster Martin Semecki noch einmal an den Ort, wo das Wunder geschah. Oben auf den Bergen im Grenzland zwischen Bayern und Tschechien. Da liegt der erste Schnee. Mal sehen, ob wir durchkommen, sagt er. Semecki, ein Mann von zurückhaltender Art, steuert seinen Nissan Pickup in Richtung jener Lichtung, auf der er ein stark unterkühltes 8-jähriges Mädchen fand. 2 Nächte hatte das Kind allein im Wald zugebracht, auf der tschechischen Seite, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Kaum einer glaubte, dass man die Kleine noch lebend finden würde. Am 10. Oktober, einem Sonntag, war Familie S. aus Berlin-Pankow, Vater, Mutter, eine Tochter, ein Sohn, ein Neffe, in Bayern aufgebrochen, um von dort aus den höchsten Berg in der tschechischen Grenzregion zu erklimmen, den Schwarzkopf, 1042 Meter hoch. Es ist ein sonniger Herbsttag. Auf dem Rückweg, so teilt es später die Polizei mit, laufen die 3 Kinder voraus und verlieren dabei die Eltern aus dem Blick. Es ist eine abgelegene, hügelige Landschaft. Der Wald ist licht. Die beiden Jungs finden bald wieder zurück zu den Erwachsenen, doch die kleine Julia kommt nicht wieder. Ab 17 Uhr gilt sie als vermisst. Bald dämmert es, die Hubschrauber kreisen über dem Wald. Eine internationale Suchaktion mit 1400 Helfern beginnt in den 800 Hektar Wald, um die sich Semecki kümmert, und in den hunderttausenden Hektar Wald darum herum. Polizisten, Feuerwehrleute, das technische Hilfswerk, alpine Suchtrupps, Spürhunde, Hundertschaften kämpfen sich in engen Ketten durchs Dickicht. Quatz rattern die Waldwege auf und ab. Zeitungen und Fernsehsender beider Länder berichten unablässig über das verschwundene Kind. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich nicht erinnern und habe die Geschichte noch nie gehört. Ja, das ist eine ganz großartige Geschichte. Ich kann mich sehr gut erinnern. In der Bild-Zeitung wurde das natürlich engmaschig begleitet. Kurz vor ihrem Verschwinden haben die Eltern Julia noch fotografiert. Das Bild erscheint nun im Internet und in allen Zeitungen. Ein blondes Mädchen in einer etwas zu großen blauen Outdoor-Jacke. Der Tag geht zu Ende und dann noch ein zweiter und von Julia immer noch keine Spur. Der Förster Semecki war nie ein Teil der offiziellen Suchaktion. Gleich am ersten Tag hat er zwar gefragt, ob die Einsatztruppe seine Hilfe gebrauchen könnte, aber man gab ihm zu verstehen, man brauche ihn nicht weiter, es seien genügend Suchtrupps im Einsatz, er dürfe aber gern auf eigene Faust mitermitteln. Also sucht er. Zuerst eher ungeplant, ab dem Morgen nach dem Verschwinden dann gezielter. An möglichen Absturzstellen, auf Hochsitzen, an Futterkrippen, nichts. Später am selben Tag geht er zur Einsatzzentrale der tschechischen Polizei, so erzählt er es. Auf einer Karte kann er sehen, welche Gebiete die Suchtrupps schon abgesucht haben und welche noch nicht. Jetzt, Wochen später, fährt der Förster auf dem Weg mit mir zur Lichtung über einen Forstweg, der sich den Berg hochschlängelt. Es wird kälter und bald ist der Boden schneeweiß. Der Wald wird dichter, dunkler. Semecki erzählt von seiner Kindheit, auch sein Vater war Förster. Schon als Junge hat er gelernt, was zu tun ist, wenn man im Wald verloren geht. Den Geräuschen der Zivilisation entgegenlaufen oder Lichtern. Kann man keine erkennen, muss man dem nächsten Wasserlauf Richtung Tal folgen. All das scheint Julia nicht gemacht zu haben. Der ganze Wald brummt von Suchtrupps. Warum ist sie dem Krach nicht entgegengelaufen? Semecki kann nur mutmaßen, ein Erwachsener würde das machen, aber das hier ist ein Kind und noch dazu eines aus der Großstadt. Es hatte wohl Angst. Martin Semecki sagt, am Morgen des dritten Tages sei auch seine Hoffnung geschwunden. Es habe genieselt, kann ein Kind solche Nässe überleben, diese Kälte? Aber aufgeben wollte er auch nicht. Früh am Morgen fährt er zu einer Lichtung, an der die Suchtrupps noch nicht waren. Dort steht ein Hochsitz. Er hat ihn selbst gebaut und dort eine Matratze ausgelegt aus Schaumstoff, damit er nachts weniger friert. Er hoffte, sagt er, Julia habe diesen Ort vielleicht entdeckt. Aber der Hochsitz war leer. Gegen 13 Uhr, erzählt Semecki, habe er sich dann mit Kollegen in einer Waldhütte getroffen. 6 Förster, 2 Waldarbeiter, man habe sich aufgeteilt. Wir sind den Hang Stück für Stück hochgelaufen, er und ein Waldarbeiter. in Richtung jenes Waldweges, von dem Julia wahrscheinlich abgekommen war. Sie gehen durch das Dickicht und stoßen wieder auf die Lichtung mit dem Hochsitz. Er habe, erzählt Semecki, dem Waldarbeiter gerade erklärt, wohin er sich wenden solle, da habe sich ein Mädchen in blauer Jacke aus dem hohen Gras erhoben. Es steht an jener Stelle, auf die die Sonne scheint. Die blauenden Haare sind zerzaust, es schreit nicht, es winkt nicht. Es scheint sich nicht einmal zu freuen. Ängstlich blickt es zum Förster und weicht einen Schritt zurück, als wollte es fliehen. Julia, das Mädchen nickt. Jetzt steht Semecki wieder auf der Lichtung, diesmal im nassen Schnee, und als er von Julias Anblick erzählt, füllen sich seine Augen mit Tränen. Julia habe gefragt, ob ihre Eltern sie suchten. Der Arbeiter, der nur wenig Deutsch spreche, habe geantwortet, wir alle suchen dich. Semecki hüllt das Kind in eine Jacke, und als er es zum Auto trägt, werden ihm die Knie weich. Ein Gefühl, sagt der Förster, als ob man betrunken sei und sehr euphorisch. Er fährt in Richtung der tschechischen Einsatzzentrale auf dem Schwarzkopf. Ein entgegenkommender Polizeiwagen übernimmt Julia und bringt sie über die Grenze nach Deutschland. Oben auf dem Berg dann, sagt Semecki, da war alles vorbei. Er berichtet von Polizisten und Feuerwehrmännern, die einander weinend in den Armen lagen. Semeckis Smartphone klingelt jetzt ununterbrochen. Die örtliche Zeitung titelt am 14. Oktober Förster Martin Semecki, der Retter von Julia, in Deutschland ein Held. Semecki sagt, er sei kein Held. So viele hätten gesucht, dass er sie gefunden habe, sei nicht sein Verdienst. Die größte Heldin ist Julia. Bis heute rätselt man in Semeckis Dorf, wie Julia es geschafft hat, trocken und halbwegs warm zu bleiben. Sie muss ein sehr geschicktes und mutiges Mädchen sein, sagt Semecki. Er hoffe, eines Tages mehr von ihr zu erfahren. Er würde sie gern noch einmal wiedersehen, denn dann würde er ihr ein glückliches Leben wünschen und ihr sagen, dass der Wald eigentlich ein sehr schöner Ort ist. Ja, ganz, ganz, ganz. Ist das nicht eine wunderbare berührende Auferstehungsgeschichte? Ja, das ist eine Auferstehungsgeschichte. Sie ist doch gar nicht tot, sie schläft nur. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist auch schon ein gutes Wort zum Schluss, finde ich. Das Einzige, was ich noch vergessen habe zu sagen, was an den Heilungsgeschichten von dem Jesus ein Unterschied ist zu dem, was man sonst eben in Zusammenhang mit Krankheit, vor allem im Ersten Testament, im Alten Testament liest, ist, dass für den Jesus Krankheit nichts, aber auch gar nichts mit Schuld zu tun hat. Mhm. Der fragt nicht danach, wo hast du dich angesteckt oder so, der sagt einfach nur, brauchst du Hilfe. Und ich finde, das ist auch ein toller Zugang zu dem. Dem anderen geht es einfach schlecht oder er erfriert beinahe oder er hört nicht auf zu bluten und das gilt als Tatsache schon an sich, ohne dass man nach Verantwortlichkeiten fragt. Ja, vielen Dank für die schönen Geschichten. Ja, ich verabschiede mich jetzt auch von dir und von unseren unzähligen Hörerinnen und Hörern und ich hoffe, in 14 Tagen geht's weiter mit der vollen Mannschaft und allem Publikum. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.